Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 22 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg am Mittwochabend. Eine spezielle Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Immer am ersten Mittwoch des Monats blicken wir zurück auf den Vormonat, so auch heute. Wir gucken uns an, welche Beiträge wir gesendet haben, die vielleicht noch in die jetzige Zeit hineinwirken oder auf jeden Fall über ihr Ausstrahlungsdatum hinaus. Da haben wir heute einiges gefunden und zusammengestellt. Ein Schwerpunkt ist sicherlich die anhaltenden Kämpfe hier gegen Verdrängung, gegen die Gentrifizierung. Wir haben da einfach mal exemplarisch einen Bericht herausgegriffen, auch wenn wir wahrscheinlich in jeder Sendung in letzter Zeit so einen Bericht hatten, und zwar von der Kundgebung für das Syndikat Kneipenkollektiv, wo aber gleichzeitig auch viele andere Themen mitbehandelt wurden, die in dieser Stadt gerade drängen. Wahrscheinlich am klarsten, dass der Frauenstreiktag, der 8. März am Freitag, und ja, hört es einfach gleich hier in der Sendung. Ansonsten haben wir uns viel mit Gefangenen auch und der Unterstützung von Gefangenen beschäftigt. Es gab eine Soli-Kundgebung im Februar für Andreas Krebs, einen Gefangenen, der viele Jahre hier in Deutschland in Haft gesessen hat und inzwischen in Italien sitzt, unter grauenhaften Bedingungen wirklich lebensbedrohlich erkrankt ist, in einem Hungerstreik für medizinische Versorgung war zu dem Zeitpunkt, als diese Kundgebung stattfand. Was da genau los ist, das hört ihr hier. Dann hat es einiges an Neuigkeiten über den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu Jamal gegeben, auch wenn das vielleicht inzwischen schon auch in anderen Medien öfter mal gebracht wurde, dachten wir bringen das heute trotzdem, denn Mumia ist ja ein fester Bestandteil dieser Sendung. Er hat immer wieder Beiträge hier, zum Beispiel heute haben wir einen aus dem frühen Februar, wo er über Sintoya redet, eine Gefangene, die unter drakonischen Gesetzen und sehr patriarchalen Gesetzen und sehr rassistischen Gesetzen inhaftiert war, viele Jahre lang, nun aber endlich frei ist. Und ebenfalls einen Beitrag von ihm zum Thema Organisierung, den er auf dem People's Forum in New York im Januar gehalten hat. Wir haben den aber erst im Februar hier in der Sendung gehabt. Und ja, das werdet ihr heute hier hören. Dazu etwas ausgesuchte Radau-Musik von mir. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wem die Radau-Musik gefällt, dem kann ich gleich versprechen, danach geht's mit Stromgitarren weiter. Bei Ina Kars allerdings macht die das manchmal etwas ohrenverträglicher, wir aber nicht.

your freedom, dreams, and the struggle and how we can support you. Excellent, excellent. Well, what you're doing today, despite this Arctic cold... Wir hören jetzt den ersten Teil einer Rede von Mumia, die er via Telefon am 12. Januar auf dem People's Forum in New York City gehalten hat. Er wurde dort gefragt, wie denn er jetzt am besten zu unterstützen sei und was jetzt gerade die Aufgabe der Stunde wäre. Er sagte, auf die Frage, wie ich mich jetzt angesichts der Möglichkeiten fühle, Zitat, dass sich die Gefängnistore öffnen, nachdem mir Richter Leon Tucker per Gerichtsbeschluss im Dezember 2018 neue Berufungsmöglichkeiten gewährt hat, muss ich zugeben, dass ich darüber sogar schon Scherze gemacht habe. Aber das, worum es hier geht, ist alles andere als lustig. Denn es war wohl das erste Mal, dass ich vor einem Staatsgericht in Pennsylvania mit einem Richter zu tun hatte, der nicht von der Polizeibruderschaft FOP bezahlt wurde. Und das ist von außen ordentlicher Bedeutung. Denn der frühere Bezirksstaatsanwalt Ronald Castille war während seines gesamten Berufslebens Mitglied dieser FOP. Als er dann zum Richter und später zum Vorsitzenden Richter am obersten Gerichtshof Pennsylvanias ernannt wurde, richtete ich mit meinem Verteidigungsteam Beschwerden an eben dieses Gericht, weil Castille dort über meine anhängigen Berufungsanträge nicht entscheiden sollte und wir forderten, dass er sich selbst für befangen erklären und aus dem Verfahren zurückziehen müsse. Sein Gegenargument war, wenn es mit seiner Rolle als Richter unvereinbar wäre, Geld von der FOP zu nehmen, dann müsste das ja wohl auch alle anderen Richter um ihn herum treffen. Und tatsächlich wurden 4 seiner Richterkollegen aus der Kasse der FOP unterstützt. Mir war das nicht klar, bis Castille es selbst in seiner Erwiderung auf unsere Beschwerde schrieb. Ja, verdammt, dachte ich, vielleicht solltet ihr euch wirklich alle für befangen erklären. Das einzig taugliche Mittel gegen Repression und Unterdrückung ist jedoch, sich zu organisieren und Bewegungen aufzubauen. Darin allein liegt eine Lösung. Deshalb ist diese Veranstaltung ein guter Anfang, denn wenn Menschen zusammenkommen, sich organisieren und kämpfen, dann können sie Veränderungen durchsetzen. Passiert das nicht, dann setzen sich die repressiven Kräfte durch. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es geht um Gewalt und um Gegengewalt, um Repression und den Kampf dagegen. Der Sklavenbefreier Frederick Douglass hat es auf den Begriff gebracht, Zitat, ohne Kampf gibt es keinen Fortschritt. Sicher werden die meisten Leute hier am People's Forum Aktivisten und Organisatorinnen sein. Ihr tut also, was getan werden muss. Dazu möchte ich noch die Worte eines anderen großen schwarzen Bewegungsmenschen zitieren, Kwame Ture, ehemals auch bekannt als Stokely Carmichael, der das Buch Black Power geschrieben hat. Er beendete jeder seiner öffentlichen Reden mit der Aufforderung, organisiert euch, organisiert euch, organisiert euch. Das muss auch unser Leitspruch sein. Bewegung aufzubauen, die Veränderung bewirken, ist eine lebenslange Aufgabe. Als ich mich mit 15 Jahren in der Black Panther Partei organisierte, hatte ich das noch nicht begriffen. Aber das Leben eröffnet uns immer wieder neue Möglichkeiten und es lehrt uns vieles. Die im April 2018 verstorbene Kilo Nyasha, eine aus New Haven stammende Genossin der Black Panthers, die nach Kalifornien übersiedelte, ließ uns eine dieser Lehren als Vermächtnis zurück. Zitat, der Kampf um Freiheit hört niemals auf. Ja, soweit diese Rede von Mumia Abu-Jamal, gehalten am 12. Januar in New York City auf dem People's Forum. Er hat dort angerufen per Telefon. Es war eine Veranstaltung der Campaign to Bring Mumia Home zu den neuen und vorteilhaften juristischen Entwicklungen in seinem Fall. Und die deutsche Übersetzung des Beitrags ist von Jürgen Heise. Erschienen ist das Ganze am Montag, den 4. Februar 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. Und im Original bereits am 22. Januar 2019 auf dem Webseite von Prison Radio, also prisonradio.org. Und zwar unter dem Titel The People's Forum New York City Part 1. Also es kann sein, dass auch noch der zweite Teil seiner Rede demnächst veröffentlicht wird. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ja, in dem gerade gehörten Redebeitrag von Mumia Abu-Jamal auf dem People's Forum New York klangen ja einige Dinge an, die auch in seinem Verfahren jetzt ganz deutlich sichtbar sind. Denn auch das ist eine seit Jahrzehnten währende Organisierung für Gerechtigkeit und Freiheit für diesen Black Panther Mumia Abu-Jamal, der eben Opfer politischer Repression und einer rassistischen Justiz und vor allen Dingen einer rachsüchtigen und sehr rechtsorientierten Polizei ist. Seit über 37 Jahren ist Mumia Abu-Jamal in Haft. Es hat ja eine Menge Entwicklung gegeben. Wir haben in der letzten Woche schon einiges angedeutet. Der einstige reformistische Hoffnungsträger Larry Krasner, angetreten nach vielen Jahren als Rechtsanwalt und Aktivist für die Abschaffung der Massenhaftierung in den USA, angetreten vor anderthalb Jahren zu den Wahlen als Staatsanwalt. Erdrutschartig, muss man sagen, hat er die Wahlen mit über 70% gewonnen in Philadelphia. Der hat nun gegen Mumias neues Verfahren Berufung eingelegt. Er möchte nicht, dass Mumia Abu-Jamal ein neues Berufungsverfahren bekommt. Und die Begründung, die ist inzwischen bekannt, das wussten wir letzte Woche noch nicht, als wir darüber berichtet haben, und die hat es wirklich in sich. Seiner Meinung nach hat er überhaupt nichts dazu zu sagen, ob denn juristisch ein Berufungsverfahren, ein neues für Mumia gerecht sei und geboten sei, sondern er sagt lediglich, wenn Mumia jetzt ein Berufungsverfahren bekäme, dann hätten Hunderte, wenn nicht sogar Tausende anderer Gefangener im Bundesstaat ebenfalls das Recht dazu, in Berufung zu gehen. Unsere allererste Reaktion war, wir haben alle geschwiegen, so Leute, die sich mit dem Fall näher beschäftigen, und gesagt, ja, was kann denn ein Strafrechtsreformer, jemand, der angetreten ist, um Gerechtigkeit in der Justiz durchzusetzen, damit für ein Problem haben? Wenn Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Gefangenen von ihrem Recht Gebrauch machen, ungerechte Verurteilungen anzukämpfen und dagegen Berufung einzulegen. Wir haben es ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Wir denken, dass der Larry Krasner unter enormem Druck steht. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die FOP eine sehr massiv auftretende Organisation ist. Im anderen Kontext würde sowas wahrscheinlich mafiös genannt werden. Diese FOP ist immer wieder überführt worden, mit schwarzen Kassen zu arbeiten, Aufträge zu erteilen, die definitiv illegal sind und auch vor schwerer Gewalt, sogar gegen ehemalige Polizeibeamte, die sich gegen sie gestellt haben, nicht zurückzuschrecken. Selbst dafür ist sie auch schon verurteilt worden. Brian McKenna ist da das Stichwort, wer das mal in Suchmaschinen seines Vertrauens nachsuchen will. Brian McKenna und seine beiden Brüder, alles ehemalige Polizeibeamten aus Philadelphia, die die volle Härte dieser Organisation zu spüren bekommen haben. Wir wissen es nicht, viele andere wissen es auch nicht und der Unmut darüber in den USA, der wird immer größer. Am deutlichsten hat es der NAACP auf den Punkt gebracht, eine bürgerliche afroamerikanische Bürgerrechtsorganisation, die gesagt hat, es ist totales Unrecht, dass er jetzt versucht, ohne überhaupt juristisch inhaltlich irgendwas gegenzusetzen können, Mumia Abu-Jamal weitere Lebensjahre mit sinnlosen Berufungsverfahren klauen will. Es gab viele andere, die ähnliche Sachen gesagt haben. Es gibt sogar in bürgerlichen Zeitungen hier und da Kritik an dieser Entscheidung, obwohl die meisten sogenannten bürgerlichen Zeitungen ja eigentlich eher rechte Zeitungen genannt werden müssten. Denn sie vertreten die Law and Order Fraktion und die rechtsaußen republikanischen Kreise, die für die Mumia Abu-Jamal ein Objekt ihres Hasses ist, eine Symbolfigur für das andere Amerika, was sich eben nicht in Rassismus, Konkurrenz und Unterordnung oder das Kapital definiert, sondern eine freie, gerechte und vor allen Dingen befreite Gesellschaft anstrebt. Die letzte Wendung, die meiner Meinung nach erwähnenswert ist, dass das jetzt sogar schon bis in juristische Fakultäten reinreicht, die Yale University, eine der großen amerikanischen Universitäten mit einer sehr großen Rechtsabteilung. Also viele Juristinnen und Juristen sind durch diese Universität gelaufen. Larry Krasner war eingeladen, jetzt im Februar dort eine große Rede zu halten auf einer Konferenz, wo es im Kern auch um Strafrechtsreform ging. Larry Krasner gilt als Experte auf diesem Gebiet, weil er viele, viele Jahre seines Berufslebens damit verbracht hat und ja auch deswegen sich hat zum Staatsanwalt wählen lassen, weil seiner Meinung nach nur so Strafrechtsreform möglich sei von innerhalb des Strafrechtssystems. Dieser Larry Krasner sollte die große Festrede auf dem Kongress halten. Er ist wegen dieser Entscheidung, Berufung gegen Mumia Abu-Jamal einzulegen, letztendlich von der Universitätskonferenz ausgeladen worden. Und jetzt kommt das Überraschende. Eingeladen wurde, weil ja jetzt ein Redeslot frei ist auf dieser Konferenz, der politische Gefangene Mumia Abu-Jamal, um dort ein Statement zu Strafrecht abzugeben. Wir sind erstaunt. Sowas haben wir, solange wir diesen Fall beobachten, zumindest in den letzten 20 Jahren nicht mehr erlebt. Wir denken, dass es ein großer, großer Fehler von Larry Krasner in seinen Reformbemühungen war, hier sich so ins Abseits zu manövrieren und sich so unter Druck setzen zu lassen von dieser rechten Polizeibruderschaft FOP und der Republikanischen Partei, dass er sich und den Bemühungen, Strafrechtsreform zu betreiben, einen Bärendienst erwiesen hat damit. Für Mumia Abu-Jamal ist es natürlich tragisch, denn diese Berufung von Larry Krasner kann ihn wirklich mehrere Lebensjahre kosten, die jetzt mit sinnlosen Verhandlungen verbracht werden, denn in der Sache hat Larry Krasner keine Chance. das Urteil von Richter Tucker aus dem Dezember zu kippen, dass Mumia Abu-Jamal das Recht auf ein neues Berufungsverfahren zuspricht. Aber er kann es halt verzögern. Mumia Abu-Jamal ist nicht der Jüngste, er ist 64 Jahre alt, wird im April 65 und ist aufgrund der Haftbedingungen schwer gesundheitlich gezeichnet. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit von einem Staatsanwalt, wenn er da nicht mal eine inhaltliche juristische Begründung liefern kann, sondern lediglich sagt, naja, wenn Mumia dieses Recht hat, dann würden ja Hunderte, wenn nicht Tausende ihm folgen und diese Prozesslawine könnte das Rechtssystem nicht verarbeiten. Das gleiche Rechtssystem, was Leute ohne Verfahren in die Gefängnisindustrie entlässt und dort Sklaverei letztendlich betreibt. So, das war unser Monatsrückblick bei Radioaktiv Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das nachher oder wahrscheinlich morgen irgendwann auch in unserem Podcast finden, diese Sendung. radioaktivberlin.blogsport.de ist die Internetadresse. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.blogsport.de. Gleich kommt Ina Kaas hier mit dem Rocklabor. Ich wünsche euch da auch viele schrille Töne und gute Unterhaltung. Den letzten Ansagetext, das letzte Wort hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Mein Name ist Markus, ich bin raus, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.